Deutschland nach Deutschland, oppositionelle und Verräter, ist der Titel. Und es geht sozusagen nach und nach Frage nach, wie auf die Ausreisewilligen der 80er Jahre den Prozess der friedlichen Revolution hier gefährdet oder beschleunigt haben. Ich freue mich, dass mittlerweile die dritte Veranstaltung hier im Polnischen Institut stattfindet. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Polnischen Institut. Herr Wojcicki lässt mich entschuldigen, aber er musste nach Warschau zurück wegen seinem Vater, der sehr schwer erkrankt ist. Aber ich soll allen einen schönen Gruß bestellen. Und natürlich freue ich mich, dass wir heute es geschafft haben, eigentlich ein hochkarätisches Podium hier zusammenzubekommen. Mit Roland Jahn, Wolfgang Zemplin, Reinhard Schulz, Künder Jeschonek, Katrin Attenhau, Beth Kovasch. Und ich freue mich besonders, dass Herr Baum sich bereit erklärt hat, von der Frankfurter Rundschau das heute zu moderieren. Und Herr Baum wird die Teilnehmer des Podiums dann nochmal kurz vorstellen. Zu danken wäre noch der Landeszentrale für politische Bildung, Frau Barbe, für die schnelle, unkomplizierte Finanzierung der Veranstaltung und der Sparkasse Leipzig, die auch Lobolusca zugegeben hat. Nochmal kurz was zum Ablauf. Wir werden kurz zwei Filmbeiträge sehen, und zwar zwei Demonstrationen aus Leipzig vom 13.03.1989 und vom 4.09.1989. Dann wird Herr Jeschonek einen kurzen Eingangsvortrag halten und dann steigen wir in die Diskussion ein. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir werden diese Veranstaltung mitschneiden und versuchen dann ein Buch daraus zu machen. Also wir haben es vor. Gestern sagte jemand zu mir, bei dem Thema der Veranstaltung könnte man ja auch darüber diskutieren, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich denke, dass wir diese Frage heute beantworten können. Demonstration für Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Fast 1000 DDR-Bürger protestieren in der Leipziger Innenstadt. Auf den Transparenten steht für ein offenes Land mit freien Menschen und gegen den Strom freies Reisen für alle. Schon nach den ersten Metern traf die Stadt Sicherheit ein. Protest von jungen Leuten, die in der DDR bleiben und für Veränderungen eintreten wollen. Reisefreiheit statt Massenflucht. Lösungen, die der Staat nicht zulässt, die Antwort Gewalt statt Dialog. Den Platz vor der Nikolaikirche ab und stoppt die Demonstranten, die durch die Innenstadt ziehen wollen. Parolen mit doppeltem Sinn. Wut gegen den Polizeikessel und der Wunsch nach freier Ausreise. Immer wieder die Forderung nach einer neuen Politik. Der Zorn gegen einen Staat, der Freiheit verweigert, gegen eine Regierung, die Erneuerung ablehnt, sich vor der eigenen Bevölkerung verschanzt. Von Staat und Regierung kein Versuch, Verständnis zu zeigen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Du hast genau umgedreht, das war der Beitrag vom 4.9. Geschlossene Sitzung im Provisorium des Leipziger Bürgerforums. Spartanisch war der Handymittel, zwei alte Schreibmaschinen, eine Heizsonne, ein Kopierer. Doch längst geht es nicht mehr nur um bessere Publikationsmöglichkeiten. Nur mit ständigem Einsatz können die Oppositionellen mit der Entwicklung im Lande mithalten. Ich fange mal an. für meine Pistole über, dann gehe ich zu Wolfgang Templin rüber. Ralf Hirsch hatte nicht ganz so große Nerven wie du. Ich finde, das kann man nur noch übernehmen. Dem wurde also gesagt, du sitzt hier seit 15 Jahren. Und dann hat er sich dann also für die Ausreise entschlossen. Wolfgang Templin ist 1989 sofort in die DDR zurückgekehrt, war dann Vertreter der Initiative Frieden und Menschenrechte am Runden Tisch. Das war der Freie Publizist. Nicht zu lange, das soll ich mir jetzt noch etwas geben. Also, Roland Jahn, rechts von mir, Jahrgang 53, macht Wirtschaftswissenschaften studiert, wurde 1977 wegen eines Protests gegen die Ausbildung von Biermanns exmatrikuliert und hat sich dann ebenfalls in der herrschenden Klasse als Transportarbeiter bewährt. Unterstützte dann öffentlich 1980 die polnische Gewerkschaft Solidarność. Nach einem Protest gegen die Militärparade am 1. Mai wieder festgenommen und 1982 dann verhaftet wegen des Zeichens der polnischen Nationalfahne mit der Aufschrift Solidarität mit Polen. Die sich ans Fahrrad gehängt hatte. Dann, mit dem Ding war er schon 6 Wochen oder 6 Monate durch. Aber das war dann plötzlich anders. Hatte 6 Monate in Untersuchungshaft, bekam 18 Monate Freiheitsstrafe, aber das hat eine Menge internationale Proteste gegeben. 1983 dann Mitbegründer der Oppositionsgruppe Friedensgemeinschaft Jena. Dann wieder festgenommen und wurde dann in einem verschlossenen Abteil eines D-Zuges in den Westen. Abgeschoben. Seitdem hat er sich im Westen, also in West-Berlin, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, auf die Darstellung der DDR-Opposition gemacht, nachher für die DDR, die BND-Zentrale, auch die BND-Zentrale in West-Berlin oder so etwas gewesen, wenn man in Deutschland gewesen ist. Einfach geheim. Einfach geheim, die Zentrale, West-Berlin, die geheim ist. Ich kannte nur diese Zwei-Zimmer-Wohnung oder Ein-Zimmer-Wohnung. So spät kann kein Geheimnis der Welt sein. Das war eine Zimmerwohnung mit Zentrale einzurichten. Er hat dann für Kovac, geboren 1965, aus politischen Gründen wurde er zum Abitur nicht zugelassen, hat er mit Lehrer als Tischler nach der Abitur an der Volkshochschule am 15. Januar hier in Leipzig auf dem Marktplatz bei der Demonstration dabei, ist dann mit Nazis ausgereist nach West-Berlin, hat dort Publizistik studiert und mehrere Geschichten des Wegs. Jahrgang 51, Berliner, ausgebildet zum Maurer, dann Theologiestudium, dann wieder Bauarbeiter und zwischendurch auch Bausoldat, was nichts miteinander zu tun hat. Oder auch Heizer, zwei Heizer gefunden. 8 Monate Freiheitsstrafe bekam er wegen illegaler Verwaltung illegaler Literatur im Fall Giermann, war dann auch Mitarbeiter in so vielen zahlreichen oppositionellen Gruppen. In der ESG, im Friedenskreis, Gegenstimmen, war dann aktiv bei dieser berühmten Kommunalwahl 1989. Überprüft wurden und war Mitbegründer des neuen Forums, vertrat dort die basisdemokratische Minderheit und organisierte im Herbst 1990 den Hungerstreik im MFS-Quartier an der Mannstraße. Also er sorgte dafür, dass die Akten in Berlin liegen, die Stasi-Akten, und auch, dass das Stasi-Unterlagengesetz auf den Weg gebracht wird, von dem wir nun hoffen, dass es an den alten Status herangeführt wird, damit die Teil des Bundesverbandes Er war dann Mitglied im Abgeordnetenhaus für das neue Forum und ist seit 1997 Gastwirt in der Uckermark. Der letzte ist Günter Jeschonek, den habe ich deshalb auch als letzten noch nicht, weil er ganz weit rechts von mir sitzt und ob er gleich als Besseres sagen wird. Er ist gelernter Agrartechniker, später Agraringenieur, studierte dann Schauspielregie, war Regisseur und Dozent, hatte wegen nicht konformer Theaterprojekte dann Probleme mit der den staatlichen Organen, wie das immer so schön ist, hat er 1986 den Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR gestellt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, an den 10. Dezember 1987, da saß ich nämlich in der Gethsemane-Kirche und wir oder die Gruppen veranstalteten, und ich war als Berichterstatter dabei, eine Veranstaltung zum Tag der Menschenrechte, und der Hauptredner hieß Günter Jeschonek, und irgendwann ging dann jemand ans Podium und erklärte, er hätte heute gerade ausweisen müssen. Er war, glaube ich, in diesen Minuten, als wir dort alle in der Kirche begrüßen haben. Dann habe ich ihn eigentlich ein bisschen aus den Augen verloren. Er war dann Hochschullehrer, Redakteur und Autor. Ich hatte gefragt, als Sie eingeladen worden sind, an dieser kompetenten Podiumsrunde teilzunehmen, ob ich vorher ein paar Sätze, es sind ein paar mehr, aber es würde mich sehr lange beeilen, noch an ein paar Dinge erinnern kann, die so schnell in Vergessenheit geraten und die wir vielleicht heute, weil es auch ein paar Fakten sind, gar nicht so im Dialog dann so besprechen werden, möglicherweise ein paar Zahlen, bis habe ich einen kleinen Vortrag vorbereitet. Als Einstimmung, damit mache ich es mir dann auch am Baum noch ein bisschen leichter. Es kann dann noch lockerer, man muss dann nicht so viel sich aus den Taschen ziehen. Gestern Abend war ich in einer Pressefahrt zusammen von einem großen Medienkonzern und die sagte, die Leute aus dem Osten, die ein bisschen was getan haben, die haben auch so eine lange Biografie und so eine Spannung, das haben wir jetzt eben gerade gemerkt. Wenn vielleicht die gleiche Runde im Westen stattfinden würde, bei unserer Generation, die wir so alle so zwischen 1950 und 1965 geboren wurden, gingen die Biografien schneller, möglicherweise. 68, Entschuldigung, die jüngste ist sie kaum. 1968 so. Die Biografien würden sich sogar noch 68. Ach so, ja, ganz genau, das habe ich gestern auch gesagt. Also, angesichts der zunehmenden erfolgreichen Verklärung der 40 Jahre SED-Diktaturen, die nach meiner Ansicht Hochkonjunktur Herausforderung dieses Ortes, Montefeuilles Institut, finde ich natürlich aus, eine gute Reminiszenz an die Polen, die wir ja doch auch einiges zu verlangen haben. Volkan Kempin wird da sicherlich noch viel wissen und natürlich Roland Jahn, was die polnische Oppositionsbewegung anbetrifft. Wie zum kompetenten polnischen gesagt worden, Herr Baum als ja, jahrzehntelanger Kenner der deutsch-deutschen Geschichte, also kompetenter Führer der Podiumsdiskussion. Ich möchte auch den Vergehungsprozess gegenüber der DDR-Geschichte kurz zurückkommen, die seine Ursachen nicht nur im Selbstverständnis der PDS, sondern auch in den realen gesellschaftlichen Entwicklungen in neuen Bundesländern betrachtet werden. Im Sommer 1989 hielten fast 90% der DDR-Bevölkerung gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Reformen für dringend notwendig. 68% der DDR-Bevölkerung waren mit den Verhältnissen im Land unzufrieden. Unmittelbar nach dem Mauerfall hatte für 75% der die Kategorie die Priorität vor der Gleichheit. 75% der Gleichheit. 2001 bekehrte sich bei einer über die Jahre kontinuierlich durchgeführten Befragung in den neuen Bundesländern das Verhältnis radikal. Für nur noch etwa 35% ist Freiheit die wichtigste Kategorie in den neuen Bundesländern. Zwischen 60% der ehemaligen DDR-Bürger für gerechter als das der Bundesrepublik Deutschland. Vorbilder. An den beiden Kategorien Freiheit und Gleichheit kann man meines Erachtens auch Antworten auf die Aussageproblematik geben. Für die meisten Ausnahmewilligen hatte die Freiheit absolute Priorität, ganz ähnlich wie in westlichen europäischen Demokratien und natürlich in den USA. Der Anspruch, als Individuum und als freier Bürger handeln und agieren zu dürfen und zu wollen, war auch wichtiger als gleichmacherisch in Irrsinn behandelt zu werden. Also Freiheit stand für die Auswahl wie ganz oben auf der Liste, weit vor der Gleichheit aller, die in der DDR ohnehin nur eine Farce waren, denn Diktaturen oder unterentwickelten Scheindemokratien gab es Bürger erster Klasse an. Zum Beispiel hatten 2 Millionen DDR-Bürger einen Reisepass. Die Mehrheit der Bevölkerung musste sich ohne dieses Privileg als Bürger zweiter Klasse führen. Lassen Sie mich zum Thema der Ausreise noch ein paar Zahlen einfach mal in Erinnerung rufen, die nochmal deutlich machen, was dieser Themenkomplex eigentlich bedeutet hat. Bis zum Mauerbau am 13. August 1961, das waren jetzt die beiden heiße Anmeldungen, bis zum Mauerbau am 13. August 1961 verließen etwa 3 Millionen Menschen die DDR mit dem Westen. Es waren täglich 15.000 bis zum Mauerbau. Nach dem Mauerbau wechselten etwa 570.000 Bürger von Ost nach West, weil sie keine in München, keine eingesperrten, keine Leibeigenen mehr sein wollten. Von diesen 570.000 Bürgern waren 38.000 Flüchtlinge, etwa 500.000 offiziell Ausgereiste und 33.700 freigekaufte Häftlinge. Etwa 1.000 Menschen wurden an der Mauer erschossen oder starben durch Minen, Selbstschussanlagen in Grenzflüssen an der Ostsee oder auf andere Weise. Wir kennen die Zahl derer, die wegen des Flüchtlings Fluchtversuche inhaftiert wurden, es waren 75.000, oder sich wegen ihrer ausweglosen Situation das Leben nahmen, darüber gibt es keine Zahl. Oder die nach ihrer unglücklichen oder nach dem Misserfolg der Flucht in der DDR ausharren mussten bis zum Mauerfall und Spießruten laufen mussten. Wer kennt die Zahl derer, die wegen nicht der Ausnahmeanträge aus politischen, familiären oder wirtschaftlichen Gründen in innere Immigration gehen, ausgegrenzt, kriminalisiert, diskriminiert wurden oder seelisch erkrankten? Wie viele Familien mussten eine Art Sittenhaft erdulden? Noch eine Zahl zwischen 1976 und 1988 lassen sich 20.000 Ermittlungsverfahren gegen Antragsteller ausmachen. Bis 1983 muss man pro Jahr ca. 10.000 Bürger offiziell ausweisen. 1963 und 1964 waren es sogar jeweils 30.000. Also 1984 spielte die Ausreisewelle 35.000 Antragsteller im Westen. Man wollte endlich Ruhe und Ordnung im Lande schaffen. Das öffentliche Ärgernis wird man zu den Akten legen und alle Verräter werden die Mikrofone schon gehört. Auch in einer anderen Perspektive rauswerfen. aber es ging halt dran rein, jetzt sitzen Diskussionen miteinander, ausreisen oder bleiben, weggehen oder kaputt gehen. Und zu dem bestimmten Thema der Herren musste Nord, die Ausgereisten zogen viele andere nach oder nöten mit ihren Informationen oder Kontakten wieder ein direkt aus. Und dafür sitzt in Berlin 100 Jahren. 1985 und 86 durften wieder jeweils 20.000 Bürger in den Westen, die weniger engagierte und nicht systemtreue Bürger, vor allem die aktiven Mitstreiterinnen und Mitstreiter und den christlichen und nichtchristlichen Friedens, Umwelt und Menschenrechtsgruppen waren bereit, den Bleiben in der DDR einen Sinn zu geben und öffentlich über Alternativen zum Ausreisen nachzudenken und dafür einzutreten. Die Mehrheit der DDR-Bevölkerung verharrte weiterhin in einer Art schizophrenen inneren Migration, klammerte sich an die sozialen Sicherheit. Die ausgemacht, als von den ehemaligen die Rolle der Rückkehr gestatten wollte, meldete sich eine angeblich breite Mehrheit im neuen Deutschland zu Wort, dass ihre Verräter im Westen bleiben sollen. Dort wurde auch der Begriff der Verräter, wie das dann öffentlich über die Medien kommuniziert, die Scheindemokratie der DDR siebte bei der SED. Nach der aufsehenerregenden Luxemburg- und Gegendemonstration im Januar 1988 mit dem berühmten Ausspruch Freiheit ist immer frei, ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, die von der Ausreise wenig initiiert und organisiert wurde, gemeinsam nach vielen Diskussionen mit anderen Oppositionellen, von der Arbeitsgruppe Staatsbürgerschaftsrecht für die DDR, die ich damit begründet habe und deren Sprecher ich war bis zum 10. Dezember 1987, durch diese Demonstration gerät das bis dahin praktizierte Gegeneinander von Oppositionsgruppen und Ausreise wenig ins Wanken. Die Verhaftung und Abschiebung der bekanntesten und wichtigsten Köpfe der Oppositionsbewegung emotionalisierte Demokraten über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Der Protest unter den Zurückgebliebenen steigerte sich zu einer neuen Qualität. Dennoch lieferte die junge Welt, das Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend, im Stil nationalsozialistischer Presse einen entlarvenden Kommentar zu den Anstiftern der Gegendemonstration. Einfach auch nochmal zur Erinnerung. Das war im Januar 88. Zitat, um ihr egoistisches Süppchen aufzukochen, nahmen sie, also die, die die Gegendemonstration gemacht hatten, nahmen sie sich heraus, die historische Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Und auch das Gedenken an die Bombardierung und die Toten bei dieser Handvoll Faulenzer und Vorbestrafter auf Kosten anderer Lebender und krimineller DDR-Verräter sprach Rudolf der Gestrigen und Anbeter des Kapitals, der Kleindarsteller des BRD-Fernsehens, alles andere als heilig. Das ist ein schönes Zitat. Wir waren aber die vielen 10.000 Ausreiser tatsächlich. Der Kunst wurde in der DDR gereimt, die Besten gehen in den Westen. Da ist viel Wahres dran, wenn wir an die Künstler denken, die vielen Intellektuellen, Akademiker, Ärzte, Theologen, gut ausgebildeten Fachkräfte und auch Engagierte der Friedens- und Menschenrechtsgruppen. Den Kern der Ausreiser bildeten die 20- bis 40-Jährigen, die SED-Führung verursachte mit ihrer stark kräftigen Abgrenzungspolitik nach innen und nach außen das Ausbilden ihrer Identität. 98 nahm die Republikflucht, Gänsefüßchen, so nannte man hier Republikflucht, wieder zu, weil der innenpolitische Druck nach Forderung für Reformen und Repressionen beantwortet wurde. Fast 10.000 Bürger blieben nach Reisen im Westen oder flohen über die grünen Grenzen oder besetzten Botschaften. Allein 1989 stellten bis zum Mauerfall, also in diesem Jahr, fast 250.000 Bürger Ausreiseanträge, muss ich nochmal klar machen, in den letzten Jahren wieder. Da blieben knapp 90.000 positiv beschieden worden. Weitere 50.000 flüchteten über die grünen Grenzen, oder besetzten wieder Botschaften der Bundesrepublik. Das fast nie über. Ohne Reisefreiheit stand die Existenz der DDR auf dem Spiel und dennoch zeigte sich die SED-Führung unversöhnlich. Noch im Februar 1989 wurde Chris Gebhorn an der Berliner Mauer erschossen. Im Oktober 1989 erkamen Flüchtlinge in die Fluten der Oder. Im Oktober 1989 gab es 182 Festnahmen der deutsch-deutschen Grenze. Im Wendejahr verhaftete und verurteilte man die uns zinnende Ausreisewillige, die erst einige Zeit nach dem Mauerfall rehabilitiert aus den Gefängnissen entlassen wurden. Honigert hatte die Visafreiheit für die CSDR. Die SED-Führung ging in den Jahren zuvor bis zum Herbst 89 immer restriktiv in dem Themenkomplex Ausreise um, auch wenn Zugeständnisse in der DDR in Klammer Reiseregelung gemacht worden. Die SED-Führung musste längst der Linie voll weglegen, die Abstimmung mit den Füßen. Deshalb tat sie im Zusammenspiel mit dem Staatssicherheitsapparat und dem politisch gleichgeschalteten Staatsapparat alles, um die Wunde Ausreise zu kaschieren und als Provokation. Aktionsgesetzes zu verunglimpfen. Damit erreichte die SED-Führung eine gewisse Wirkung bei einer Mehrheit der DDR-Bevölkerung und auch bei einigen nicht unwichtigen Oppositionsgruppen. Die Stempel Verräter und Feinde des Sozialismus funktionierten. Schon 1976 wies Stoop, der damalige Ministerpräsident, in einer vertraulichen Beschlusssache an, alle Anträge auf Übersiedlung in die BRD sind grundsätzlich rechtswidrig zu erklären. 10 Jahre später schrieb einer der wichtigen SED-Staatsrechtler, Günter Rieger, Zitat, in Übereinstimmung mit dem Westen der der sozialistischen Staatsbürgerschaft akzeptiert das Recht der DDR keinen individuellen Anspruch auf Entlassung. In diesem Kontext argumentierte 1987 unsere Arbeitsgruppe, Staatsbürgerschaftsrecht der DDR, um der SED-Führung vor Augen zu führen, dass die entgegen der eigenen Verfassung und internationaler Vereinbarung der Staatsbürgerschaftsrecht einseitig und gegen die individuellen Rechte der Bürger beugt. Am 10. Dezember, davon war noch keine kurze Rede, da liegt dann um 19 Uhr schon auf dem Kudamm, Flur mit dem Auto und dachte ich träumen, überreichten wir, das haben wir noch an dem Tag selber gemacht, deshalb der SED-Führung einen Anschreiben und eine Erklärung zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Kurzes Zitat aus dem Brief an Sinnermann, das hat die gesamte DDR-Regierung bekommen, den damaligen Präsidenten der Volkskammer. Eine Gesellschaftsordnung, die sich nicht den Konflikten stellt, ist schwer erkrankt. Solange in der DDR Menschenrechte beschnitten werden, die für die freie Entfaltung des Einzelnen unentbehrlich sind, solange nicht über die eigentlichen Ursachen des Ausreisesyndroms öffentlich nachgedacht wird, kann auch die Zunahme von Ausreiseanträgen keine Einhalt geboten werden. Selbst restriktivere Maßnahmen seitens der staatlichen Organe können diese Entwicklung nicht verhindern. So schmerzhaft es für die Gesellschaft auch ist, dass gut ausgewählte und eng engagierte Menschen ihr Land verlassen, so wenig ist aber zu akzeptieren, dass diese Menschen wieder Gewissensentscheidungen diskriminiert und bestraft werden. Und aus der beigefügten Erklärung ein Zitat, wir fordern eine gesetzlich garantierte Reisefreiheit für alle DDR-Bürger, unabhängig von Alter, beruflicher Stellung, familiären Verhältnissen, einschließlich ihrer politischen und religiösen Überzeugungen. Reiseverbote müssen rechtskräftig begründet werden und gerichtlich einklagbar sein. Die Verwirklichung der Menschenrechte kann nicht nur Angelegenheit des Staates sein. Unseres Erachtens gehören dazu die gleichberechtigte Mitwirkung aller Staatsbürger, das ungeschminkte Aufzeigen vorhandener Defizite, der offene Dialog mit Andersdenkenden und gesellschaftlicher Freiraum für die uneingeschränkte Arbeit unabhängiger Friedens- und Menschenrechtspolitik. An diesem Sache geht, um auch deutlich zu machen, dass unsere Ausreisewillige zu diesem Zeitpunkt nicht nur an sich selbst gedacht haben, sondern dass auch im Kontext gesehen haben zur Arbeit an Oppositionsgruppen. Abschließend möchte ich den Sprung zu einer Abschlussthese wagen. Die Ausreisebewegung, die These ist hier sogar nicht neu, die Ausreisebewegung ist nicht aus dem Selbstmord entstanden, sondern ist Produkt der menschenverachtenden SED-Politik. Sie war zuallererst eine politische Gegenbewegung zur Abschottung, Restriktion, Feindpolitik, Feindbildpolitik und Missachtung der individuellen Menschenrechte durch die SED-Führung. Ausreisebegehren der Bürger, die in der Regel mit der Infragestellung der SED-Intentur einhergehen, müssen deshalb also eine wichtige politische Kraft als Gegner des Systems gesehen werden, die maßgeblich den Zusammenbruch des SED-Regimes in Gang setzte und beschleunigte. Ausreise und Flucht waren das Barometer für die Stimmungslage in der DDR. Sie symbolisierten eine radikale Form der Absage an das System und verband sich direkt, oft auch unbewusst, mit der Entscheidung für ein Deutschland mit demokratischen Grundwerten. Auch wenn die SED-Führung und die Staatssicherheit immer wieder die Ausreisewilligen diskriminierten und gegen oppositionelle Gruppen ausspielten, schloss die Ausreisebewegung mit der Bewegung zu einer unaufhaltsamen Symbiose zusammen. Sie bildete ein politischer Sprengstoff, der die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze und das Ende der DDR einläutete und stellten somit implizit und explizit die Frage nach der Einheit Deutschlands. Danke. Ich muss ganz schnell noch so einige Anmerkungen machen, die mir bei Ihrem Vortrag schon gekommen sind. Nicht als Kritik, sondern als Ergänzung. Also der Hinweis, dass da 2 Millionen Bürger einen Reisepass hatten, da muss man natürlich sagen, dass sie den auch sofort nach der Reise wieder abgeben mussten. Die konnten nicht einfach losfahren, da mussten sie die neuesten Summe antragen. Die einen richtigen Reisepass hatten und immer fahren konnten, das waren erheblich weniger als die 2 Millionen, von denen eben die Rede war. Irgendeiner von euch, das habe ich gesehen, das waren Sie auch nie vor, es gab ja dann noch diesen IM-12, nicht? Und dann nur vielleicht auch den HDR, ja. Also wäre da ein Flugversuch oder oder nach irgendwelchen Unbotmäßigkeiten ertappt wurde, der kriegt einen besonderen Personalausweis, der den seltsamen Namen Pierre-Zweck hatte, weiß das jemand, was das heißt, und der beschränkte ihn also auf ein ganz bestimmtes Gebiet, nach Berlin durfte man da schon gar nicht. Und andere, die in Berlin wohnen, kriegt man in der Regel auch noch das berühmte Berlin-Verbot. Ich weiß nicht, ob das noch jemand sich daran erinnert. Ein Satz noch zu dem Ausbluten. Als Westdeutscher muss ich natürlich auch immer darauf hinweisen, dass diese Ausreisewelle natürlich diesen westdeutschen Staat unwahrscheinlich bereichert hat. Es gibt also drei Posten in diesem Land, die kein Ostdeutscher in der ganzen Geschichte der alten Bundesrepublik eingenommen hat. Das war der Bundespräsident, das Kanzlerin, der Bundeskanzler. Ab Bundesminister über alle Bereiche im Präsidenten des Schriftstellerverbandes, den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, ja, den Bundestrainer, war irgendwann immer irgendein Ostdeutscher da und ich glaube, die DDR hat nie begriffen, was da wirklich weggelaufen ist, denn das wurde im Westen immer ganz bewusst heruntergespielt. Ich habe mich Ende der 90er Jahre mal versucht, darum zu kümmern, was da eine tolle Statistik gibt, wenn ich das kaum mehr. Bitte? Kampfer auch. Ja, also, ja, die gibt es alle, ich sage ja, alle Gruppen hindurch und alle Berufe. Und mir sagte damals der zuständige Mann im innerdeutschen Ministerium, das haben wir auf keinen Fall gemacht. Wir hatten immer gedacht, wenn man den Minister aufstellt, die DDR merkt, dann lässt die gar keine mehr aussehen. Und Sie haben ja schon zum Stichwort die Bedeutung der Ausreisebewegung was gesagt. Von meinem rechten Nachbarn Roland Jahn stammt, glaube ich, das Wort. Die Ausreisebewegung ist die größte Opposition, wichtigste Oppositionsgruppe der DDR gewesen. Das sehen Sie ja wahrscheinlich auch so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das ja lange schon sein, der jetzt dagegen spricht. Der damals benutzt hat. Aber mich hat eben die Erinnerung an die Zitate, die Herr Jaschamek vorgetragen hat, ist mir auch noch eingefallen, das ist ja schon seltsam, nach dem Ende der NS-Herrschaft, wo ging das ja mit den Immigranten in Deutschland West jedenfalls ganz genauso. Und Jürgen Fuchs hat mir erzählt, das Erste, was er gesehen hat, als er nach Berlin West kam, da war Willy Brandt an die Wand. Ich kann mich also auch noch erinnern, dass Willy Brandt der Immigrant, und das war also schon damals in den 60er Jahren, ich glaube es war 61 im Wahlkampf, das heißt der schlimmsten Schimpfwörter. Also, wie sieht das aus?